Kapitel 08 Dritter. Ich sagte, dass es für SMR schwierig erschiene, in Warschau einen solchen Rat 158 außensichtbar insbesondere durch die Teilnahme des sowjetischen Geschäftsträgers an dem Tage der deutschen Kunst in München, durch die Entsendung einer amtlichen deutschen Delegation zur landwirtschaftlichen Ausstellung nach Moskau und durch die offizielle Teilnahme sowjetischer Mitglieder der hiesigen Sowjetbotschaft und Handelsvertretungen an der Ostmesse in Königsberg. Aus der Zuspitzung der Lage, wie sie durch die polnische Überheblichkeit und die polnischen andauernden und sich steigernden Provokationen hervorgerufen wurde, ergab sich unser Interesse, eine Festlegung Sowjetunion an Seite Englands zu verhindern. Es galt, bei der Sowjetregierung Gefühl der Bedrohung im Falle eines deutsch-polnischen Konflikts zu beseitigen. Das geeignete Mittel hierzu war, das Gespräch über einen Nichtangriffspakt bis zu dem jetzigen Punkte zu konkretisieren. Damit wurde gleichzeitig auch der von uns von Anfang an verfolgte Zweck erfüllt, die englisch-französischen Einkreisungsverhandlungen in Moskau zu stören. Wir haben dabei stets im Auge behalten, die Beziehungen zu befreundeten Mächten, besonders zu Italien und Japan, unangetastet zu lassen, was von uns in jeder Phase der Besprechungen der Sowjetunion gegenüber zum Ausdruck gebracht worden ist. Wir gehen dabei von der Erwartung aus, dass auch im Verhältnis zwischen Japan und Russland zunächst eine von beiden Seiten gewünschte Ruhelage eintritt, die dann zu einer weiteren Entspannung führen kann. Der naheliegende Vorwurf, wir hätten durch den Abschluss mit der Sowjetunion die Prinzipien des Antikominternpakts aufgegeben, ist nicht zutreffend. Die Entwicklung des Antikominternpakts ist mehr und mehr in der Richtung gegangen, dass den drei hauptbeteiligten Mächten England als Hauptfeind aufgezwungen wurde. Dazu kommt, dass der russische Bolschewismus unter Stalin eine entscheidende Strukturwandlung erfahren hat. An die Stelle der Idee der Weltrevolution ist die Verknüpfung mit der nationalen russischen Idee und der Gesichtspunkt der Konsolidierung des Sowjetstaates auf seiner jetzigen staatlichen, territorialen und sozialen Grundlage getreten. Auf die Verdrängung des Judentums aus führenden Stellungen der Sowjetunion, Sturz Litwinos Anfang Mai, wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Selbstverständlich bleibt die innere deutsche Frontstellung gegen den Kommunismus völlig unberührt. Der Kampf gegen ein etwaiges Wiedereindringen in Deutschland würde mit unverminderter Schärfe weitergeführt werden. Die Sowjetunion ist im Laufe der Besprechungen hierüber niemals im Zweifel gelassen worden und hat diesen Grundsatz akzeptiert. Die weltpolitische Auswirkung dieses Vertrags wird in der nächsten Zeit sichtbar Ausdruck kommen. Jedenfalls ist schon jetzt erkennbar, dass Polen damit einen zum schweren Schock erlitten hat. Gleichlautend an sämtliche diplomatischen Missionen. 72 Weizsäcker Brief des britischen Botschafters Lorraine in Rom an Lord Halifax vom 22.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 160. Ich habe es aus einer besonders gut unterrichteten und absolut zuverlässigen Quelle, das 159 zu geben zu einem Zeitpunkt, da eine furchterweckende Ansammlung deutscher Truppen sich ostwärts gegen die polnische Grenze ergösse. Abgesehen davon könnte ich kaum annehmen, dass Polen willens sein würde, ihn zu beachten, es sei denn, ähnliche Ratschläge würden der deutschen Regierung erteilt. Wäre Signor Mussolini bereit, dies zu tun? 4. Graf Czarnö sagte, dass Italien entschieden den Frieden wünschte und dass Signor Mussolini bereits mit Berlin auf der Basis ihrer Botschaft Verbindung aufgenommen haben würde, wenn nicht gerade Herr V. Ribbentrop fort wäre in Moskau, aber er würde dies tun, sobald dieser zurückkehrte, wahrscheinlich am 25. August. 5. Ich sagte, dass seine Darlegung von Italiens aufrichtigem Wunsch nach Frieden und Mussolinis Bereitschaft zu handeln, äußerst wichtig wäre, und ich dankte ihm hierfür sehr herzlich. 6. Ich fragte ihn dann geradezu, ob es der italienischen Regierung irgendwelche Verlegenheiten bereiten würde, wenn sie einen ähnlichen Kontakt mit Herrn Hitler aufnehmen würde. Er war ein wenig unentschieden und sagte dann, dass es sie nicht in Verlegenheit bringen würde, aber er fügte sehr bestimmt hinzu, dass es keinen Zweck haben würde, dass sie dies täten, ehe Herr V. Ribbentrop nach Berlin zurückgekehrt wäre. 7. Ich vermute, dass sein anfängliches Zögern einem Zweifel zuzuschreiben war, ob es nicht zweckmäßig sein könnte, wenn Mussolini die Sache von sich aus machte. 8. Mein Empfinden ist und ich hoffe, dass Sie sich fähig fühlen werden, es zu teilen, dass wir billigerweise keine besseren Resultate von Ihrer Botschaft erwarten konnten und dass Mussolinis Reaktion unter den schwierigen Umständen großmütig ist. 9.74a Private Aufzeichnung der Ansprache, die Adolf Hitler am 22. August 1939 vor den höheren Offizieren auf dem Obersalzberg gehalten haben soll aus ADAPBD. 7 Nummer 192 Nürnberger Dokument, PS 198 Aufzeichnung ohne Unterschrift Ansprache des Führers vor den Oberbefehlshabern am 22. August 1939. Ich habe Sie zusammengerufen, um Ihnen ein Bild der politischen Lage zu geben, damit Sie Einblick tun in die einzelnen Elemente, auf die sich mein Entschluss, zu handeln, aufbaut und um Ihr Vertrauen zu stärken. Danach werden wir militärische Einzelheiten besprechen. Es war mir klar, dass es früher oder später zu einer Auseinandersetzung mit Polen kommen musste. Ich fasste den Entschluss bereits im Frühjahr, dachte aber, dass ich mich zunächst in einigen Jahren gegen den Westen wenden würde und dann erst den Osten. Aber die Zeitfolge lässt sich nicht festlegen. Man darf auch vor gegen bedrohlichen Lagen nicht die Augen schließen. Ich wollte zunächst mit Polen ein 160 tragbares Verhältnis herstellen, um zunächst gegen den Westen zu kämpfen. Dieser mir sympathische Plan war aber nicht durchführbar, da sich Wesentliches geändert hatte. Es wurde mir klar, dass bei einer Auseinandersetzung mit dem Westen Polen uns angreifen würde. Polen strebt den Zugang zum Meer an. Nach der Besetzung des Memelgebietes zeigte sich die weitere Entwicklung und es wurde mir klar, dass unter Umständen eine Auseinandersetzung mit Polen zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen könnte. Als Gründe für diese Überlegung führe ich an, erster, zunächst zwei persönliche Bedingungen, meine eigene Persönlichkeit und die Mussolinis. Wesentlich hängt es von mir ab, von meinem Dasein, wegen meiner politischen Fähigkeiten. Dann die Tatsache, dass wohl niemand wieder so wie ich das Vertrauen des ganzen deutschen Volkes hat. In der Zukunft wird es wohl niemals wieder einen Mann geben, der mehr Autorität hat als ich. Mein Dasein ist also ein großer Wertfaktor. Ich kann aber jederzeit von einem Verbrecher, von einem Idioten beseitigt werden. Der zweite persönliche Faktor ist der Duce. Auch sein Dasein ist entscheidend. Wenn ihm etwas zustößt, wird die Bündnistreue Italiens nicht mehr sicher sein. Die Grundeinstellung des italienischen Hofes ist gegen den Duce. Vor allem der Hof sieht in der Erweiterung des Imperiums eine Belastung. Der Duce ist der nervenstärkste Mann in Italien. Der dritte persönliche für uns günstige Faktor ist Franco. Wir können von Spanien nur wohlwollende Neutralität verlangen. Aber das hängt von der Persönlichkeit Francos ab. Er garantiert eine gewisse Einheitlichkeit und Stetigkeit des jetzigen Systems in Spanien. Wir müssen in Kauf nehmen, dass es in Spanien noch keine fascistische Partei von unserer inneren Geschlossenheit gibt. Auf der Gegenseite ein negatives Bild, soweit es die maßgebenden Persönlichkeiten betrifft. In England und Frankreich gibt es keine Persönlichkeit von Format. Bei uns ist das Fassen von Entschlüssen leicht. Wir haben nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Unsere wirtschaftliche Lage ist infolge unserer Einschränkungen so, dass noch wenige Jahre durchhalten können. Göring kann das bestätigen. Uns wir nur bleibt nichts anderes übrig, wir müssen handeln. Unsere Gegner riskieren viel und können nur wenig gewinnen. Der Einsatz Englands in einem Kriege ist unfassbar groß. Unsere Gegner haben Führer, die unter dem Durchschnitt stehen. Keine Persönlichkeiten. Keine Herren, keine Tatmenschen. Neben den persönlichen Faktoren ist die politische Lage für uns günstig, im Mittelmeer Rivalitäten zwischen Italien und Frankreich und England, in Ostasien Spannung zwischen Japan und England, im Orient Spannung, die zur Alarmierung der mohammedanischen Welt führt. Das englische Empire ist schon aus dem letzten Krieg nicht gestärkt hervorgegangen. Maritim wurde nichts erreicht. Konflikt England-Irland. Die Unabhängigkeit der Südafrikanischen Union ist größer geworden. Indien mussten Konzessionen gemacht werden. England wird auf das Äußerste bedroht. Ungesunde Industrialisierung. Ein britischer Staatsmann kann nur mit Sorgen in die Zukunft sehen. Frankreichs Stellung ist ebenfalls schlechter geworden, vor allem im Mittelmeer. Als günstig für uns ist ferner anzusprechen, 161 auf dem Balkan ist seit Albanien das Gleichgewicht der Kräfte. Jugoslawien trägt den Todeskeim des Verfalls in sich infolge seiner inneren Verhältnisse. Rumänien ist nicht stärker geworden. Es ist angreifbar und verwundbar. Es wird bedroht durch Ungarn und Bulgarien. Seit dem Tode Kemals wird die Türkei kleinen Geistern regiert, haltlose schwache Menschen. Alle diese glücklichen Umstände bestehen in 2 Jahren nicht mehr. Niemand weiß, wie lange ich nur die lebe. Deshalb Auseinandersetzung besser jetzt. Die Gründung Großdeutschlands war politisch eine große Leistung, militärisch war sie bedenklich, da sie erreicht wurde durch einen Bluff der politischen Leitung. Es ist notwendig, das Militär zu erproben. Wenn irgend möglich, nicht in einer Generalabrechnung, sondern bei der Lösung einzelner Aufgaben. Das Verhältnis zu Polen ist untragbar geworden. Meine bisherige polnische Politik stand im Gegensatz zu der Auffassung des Volkes. Meine Vorschläge an Polen, Danzig und Korridor, wurden durch Eingreifen Englands gestört. Polen änderte seinen Ton uns gegenüber. Spannungszustand auf die Dauer unerträglich. Gesetz des HNDELNS darf nicht auf andere übergehen. Jetzt ist der Zeitpunkt günstiger als in 2 bis 3 Jahren. Attentat auf mich oder Mussolini könnte Lage zu unseren UN-Gunsten ändern. Man kann nicht ewig mit gespanntem Gewehr einander gegenüberliegen. Eine uns vorgeschlagene Kompromisslösung hätte von uns verlangt Gesinnungsänderung und gute Gesten. Man sprach wieder in der Vösailö-Sprache zu uns. Die Gefahr des Prestigeverlustes bestand. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit noch groß, dass der Westen nicht eingreift. Wir müssen mit rücksichtsloser Entschlossenheit das Wagnis auf uns nehmen. Wir stehen vor der harten Alternative, zu schlagen oder früher oder später mit Sicherheit vernichtet zu werden. Von Ment Hinweis auf die früheren Wagnisse. Man hätte mir die gesteinigt, wenn ich nicht recht behalten hätte. Gefährlichster Schritt war der Einmarsch in die neutrale Zone. Noch 8 Tage vorher bekam ich eine Warnung durch Frankreich. Immer habe ich ein großes Wagnis auf mir genommen in der Überzeugung, dass es gelingen könne. Auch jetzt ist es ein großes Risiko. Eiserne Nerven, eiserne Entschlossenheit. Folgende besonderen Gründe bestärken mir die in meiner Auffassung. England und Frankreich haben sich verpflichtet, beide sind nicht in der Lage dazu. In England ist keine tatsächliche Aufrüstung, sondern nur Propaganda. Sehr hat es geschadet, dass viele Deutsche, die ablehnend waren, nach der Lösung der tschechischen Frage Engländern gesagt und geschrieben haben, der Führer hat recht behalten, weil ihr die Nerven verloren habt, weil ihr zu früh kapituliert habt. Dadurch erklärt sich der jetzige Propagandakrieg. Die Engländer sprechen vom Nervenkrieg. Ein Ele dieses Nervenkrieges ist die Darstellung der Steigerung der Rüstung. Wie ist die britische Ausführung aber tatsächlich? Das Bauprogramm der Marine für 1938 ist noch nicht erfüllt. Nur Einberufung der Reserveflotte. Ankauf von Fischdampfern. Wesentliche Verstärkung der Flotte nicht vor auf dem Lande ist nur wenig geschehen. England wird in der Lage sein, höchstens 3 Divisionen nach dem Festland zu schicken. Auf dem Gebiete der Luftwaffe ist einiges geschehen, aber es ist nur ein Anfang. Luftabwehr ist in Anfangsstadien. Zur 1941 oder 1942-162 Zeit verfügt England nur über 150 Flakes. Das neue Flakgeschütz ist in Auftrag gegeben. Es wird noch lange dauern, bis genügend hergestellt sind. Es fehlt an Kommandogeräten. Noch ist England luftverwundbar. In 2 bis 3 Jahren kann sich dies ändern. Die englische Luftwaffe hat zum Beispiel nur 13.000 Mann, Frankreich 72.000 Mann, Polen 15.000 Mann. In England wünscht man, dass der Konflikt erst in 2-3 Jahren eintritt. Charakteristisch für England ist folgendes: Polen wollte Anleihe von England für seine Aufrüstung. England gab aber nur Kredite, um sicherzustellen, dass Polen in England kauft, obwohl England gar nicht liefern kann. Das spricht dafür, dass England Polen nicht wirklich unterstützen will. Es riskiert nicht 8 Millionen Pfund in Polen, obwohl es 500 Millionen in China hineingesteckt hat. Die Lage Englands in der Welt ist prekär. Es wird kein Risiko auf sich nehmen. In Frankreich ist Mangel an Menschen, Geburtenrückgang. Für die Aufrüstung GISHA wenig. Die Artillerie ist veraltet. Frankreich wollte nicht in dieses Abenteuer hinein. Der Westen hat nur 2 Möglichkeiten, gegen uns zu kämpfen. Erster, Blockade, sie wird unwirksam sein infolge unserer Autarkie und weil wir die Hilfsquellen im Osten haben. Zweiter, Angriff im Westen aus der Maginot-Linie heraus, das halte ich für unmöglich. Es wäre noch die Möglichkeit der Verletzung der Neutralität von Holland, Belgien und der Schweiz. Ich habe keinen Zweifel, dass alle diese Staaten und auch Skandinavien ihre Neutralität mit allen Mitteln verteidigen werden. England und Frankreich werden die Neutralität dieser Länder nicht verletzen. England kann also Polen tatsächlich nicht helfen. Angriff gegen Italien noch übrig. Militärisches Eingreifen ist ausgeschlossen. Mit langer Dauer des Krieges rechnet niemand. Wenn mir Herr V. Brauchtisch gesagt hätte, ich brauche 4 Jahre, um Polen zu erobern, dann hätte ich geantwortet, dann geht es nicht. Unsinn ist es, wenn man sagt, England will einen langen Krieg führen. Wir werden den Westen halten, bis wir Polen erobert haben. Wir müssen uns unserer großen Produktionsleistung bewusst sein. Sie ist noch viel größer als 1914-18. Der Gegner hat noch die Hoffnung, dass Russland als Gegner auftreten würde nach Eroberung Polens. Die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlusskraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würmchen. Ich sah sie in München. Ich war überzeugt, dass Stalin nie auf das englische Angebot eingehen würde. Russland hat kein Interesse an der Erhaltung Polens und dann weiß Stalin, dass es mit seinem Regime zu Ende ist, einerlei, ob seine Soldaten siegreich oder geschlagen aus einem Krieg hervorgehen. Litvinovs Ablösung war ausschlaggebend. Ich habe die Umstellung Russland gegenüber allmählich durchgeführt. In Zusammenhang mit dem Handelsvertrag sind wir in das politische Gespräch gekommen. Vorschlag eines Nicht-Angriffspakts. Dann kam ein Universalö-Vorschlag von Russland. Vor 4 Tagen habe ich einen besonderen Schritt getan, der dazu führte, dass Russland gestern antwortete, es sei zum Abschluss bereit. Die persönliche Verbindung mit Stalin ist hergestellt. Von Ribbentrop wird übermorgen den Vertrag schließen. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. 163 Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu haben. Der Osten liefert uns Getreide, Vieh, Kohle, Blei, Zink. Es ist ein großes Ziel, das vielen Einsatz fordert. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Die politische Zielsetzung geht weiter. Anfang zur Zerstörung der Vormachtstellung Englands ist gemacht. Weg für den Soldaten ist frei, nachdem ich die politischen Vorbereitungen getroffen habe. Die heutige Veröffentlichung des Nichtangriffspakts mit Russland hat eingeschlagen wie eine Granate. Auswirkungen sind nicht zu übersehen. Auch Stalin hat gesagt, dass dieser Kurs beiden Ländern zugutekommen wird. Die Einwirkung auf Polen wird ungeheuer sein. Göring antwortet mit dem Dank an den Führer und der Versicherung, dass die Wehrmacht ihre Pflicht tun wird. 74b Exhibit Redo Nummer 27 Hiermit beglaubige ich, dass das anliegende Dokument, Rede des Führers auf dem Obersalzberg vom 22. August 1939 richtig von dem Manuskript des Herrn Generaladmiral Hermann Böhm, Marutendorf bei Kiel, abgeschrieben ist. Generaladmiral Böhm war bei der Rede Hitlers vom 22. August 1939 auf dem Obersalzberg zugegen und machte die Aufzeichnungen während der Rede, er schrieb sie in der vorliegenden Fassung am gleichen Abend, also am 22. August 1939 im Hotel Vier Jahreszeiten in München nieder. Getz. Dr. W. Siemers Nürnberg, den 17. April 1946 Rede des Führers auf dem Obersalzberg am 22. August 1939 Zweck der Ansprache, Beurteilung des Führers über politische Lage zu geben, seine Gedanken darzulegen, dadurch Vertrauen zu festigen für seinen Entschluss. Denn sein Entschluss zu handeln stünde fest. Absicht noch im Frühjahr war, die Lösung der polnischen Frage hinauszuschieben, sozusagen auf Eis zu legen, um erst die nach seiner Ansicht unvermeidbare Auseinendersetzung im Westen auszutragen. Jedoch darf man sich als Politiker hinsichtlich einer Zeitfolge nicht festlegen, müsse elastisch sein. Die Voraussetzungen für seine ursprünglichen Absichten hätten sich geändert, im Übrigen habe er nie geglaubt, dass Polen sich an den Nichtangriffspakt gehalten hätte, wenn Deutschland irgendwie gebunden wäre. Das zeige schon die Landkarte, besonders aber die Presse der sonst letzten Zeiten, die das tiefste Denken der Polen enthüllt. Wenn diese Auseinandersetzung mit Polen auch unerwünscht sei, so sei sie notwendig, und die politische Lage für Deutschland jetzt günstiger als vielleicht in einigen Jahren aus folgenden Gründen. 1. Persönliche Gründe auf unserer Seite, 164a, seine eigene Person als Wertfaktor im Leben des deutschen Volkes. Er habe das deutsche Volk geeint, besitze Vertrauen und Autorität im deutschen Volke, wie ein Nachfolger es größer nicht haben könne. Er könne jederzeit Opfer eines Feindes oder Narren werden oder eines natürlichen Todes sterben. Seine Existenz sei also von großer Bedeutung für Lösung der Aufgaben. B. Ähnliches gelte für Mussolini. Nicht Verträge mit Italien seien entscheidend, sondern Persönlichkeiten. Mussolini sei für Innehaltung des Vertrages maßgebend. Der Hof sei allem, was er als Abenteuer empfände, abschinnigt, würde sich am liebsten mit dem Erworbenen zufrieden geben. Mussolini sei ein Mann ohne Nerven, beweist der Abessinien-Konflikt. C. Von Bedeutung auch die Person Francos. Der Führer habe nie mehr als wohlwollende Neutralität von Spanien erwartet. Dieses stünde weiterhin unter parteipolitischen Einfluss mehrerer Parteien. Nur Franco sei die Voraussetzung von Einheitlichkeit und einer gewissen Stetigkeit in der Politik. 2. Auf der anderen gegnerischen Seite wäre das Bild negativ, zum Glück für uns keine Persönlichkeit vorhanden. Das Fassen von Entschlüssen, bei denen Blut fließen muss, ist schwer, aber für uns verhältnismäßig leicht, indem es für uns nur die Wahl gibt, hindurch oder verlieren. Wir können den jetzigen Zustand vielleicht 10-15 Jahre durchhalten wirtschaftlich und in der Anspannung aller Kräfte, nie dit länger. Entschlüsse sind daher für uns zwingend. Für den Gegner sind solche Entschlüsse viel schwerer, sein Gewinn wäre gleich nichts, der Einsatz ist ein viel größerer, unfassbar groß. Die Persönlichkeiten auf der Gegenseite sind aber durch die Bank unter dem Durchschnitt dessen, was man von einem Politiker erwartet, sie sind keine Tatmenschen. Für England gibt es eine Reihe von Spannungsgebieten, im Mittelmeer die Spanlang mit Italien, in Asien mit Japan, im Nahen Orient hat England die Mohammedaner alarmiert. Wenn für ein Volk der Ausdruck Pur aus Sieg je zutreffend war, so war es der Sieg von 1918 für England. Maritim verlor es seine Vorherrschaft und teilte sie mit Amerika, sein Empire wurde erschüttert, Irland macht sich selbstständig, die Südafrikanische Union strebt nach Gleichem, der Appetit hierauf in Indien wächst. Zwei Freunde aus dem Weltkrieg 1914-18 sind abgespalten, Russland und Italien. Hinsichtlich des Handels hat England, das glaubte, durch einen Krieg um so viel reicher zu werden, eine Enttäuschung erlebt. Durch die Aufrüstung haben alle Länder eine eigene Industrie errichtet, der Absatz für England ist erschwert, die alte Ordnung gestört. Auch Frankreich ist in schlechter Situation, vor allem durch die Verminderung seiner Jahrgänge. Günstige Faktoren für uns sind ferner die Besetzung Albaniens, das in der Hand Italien Jugoslawien ausschaltet. Aber auch dieses ist schwächer als Serbien 1914, von da die Kroaten eine innere Spannung für das Land bedeuten. Rumänien ist schwächer als früher, und Ungarn und Bulgarien rüsten und marschieren an seiner Grenze auf. 165 Die Türkei hat den einzigen großen Mann verloren, die jetzt Herrschenden sind kleine Geister oder stehen unter dem Einfluss des Pfands. Es liegen also, insgesamt gesehen, eine Reihe von günstigen Umständen vor, die in 3 Jahren vielleicht nicht mehr bestehen. Auch eine psychologische Seite ist zu bedenken, die 3 letzten großen Ereignisse bezüglich Ostmark, Sudetenland und Tschechei sind ohne Zweifel eine ausgezeichnete politische Leistung. Es wäre aber außerordentlich gefährlich für ein Land und besonders seine Wehrmacht, diese nur als Instrument des Bluffs für die Politik anzusehen ohne den Willen eines ernsthaften Einsatzes. Es erscheint auch vom Standpunkt einer späteren großen Auseinandersetzung im Westen, die er für unvermeidlich halte, militärisch richtig, die Wehrmacht in einer einzelnen Aufgabe zu erproben. Es erhebt sich nun die Frage, besteht die Aussicht, diese Aufgabe isoliert von anderen Katastrophen durchzuführen? Klar ist zunächst, dass eine politische Lage mit Polen, wie sie jetzt bestand, auf die Dauer untragbar ist. Daher der Vorschlag des Führers hinsichtlich der Abtretung Danzigs und der Herstellung eines Verbindungsweges durch den Korridor. Dieser Verständigungsweg wurde gestört durch England, das sich in eine Hysterie hineinsteigerte und Polen zu frechen Noten und militärischen Maßnahmen veranlasste. Zwischen Deutschland und Polen kann es nur einen erträglichen Zustand geben, oder es entsteht eine unerträgliche Belastung. Für England aber war und ist gerade ein dauernder labiler Zustand erwünscht, um jederzeit, wenn es selbst losschlagen will, auf der anderen Seite Polen loslassen zu können. Damit wäre aber das Gesetz des Handelns nicht mehr bei uns. So wäre es auch von diesem Standpunkt aus richtiger, zu handeln heuer, als später. Abzulehnen wären faule Kompromisse, das Verlangen nach guten Gästen jener Sprache von Versailles, die schon wieder hörbar wäre. Gerade wir müssen sehr auf unser Prestige bedacht sein, was für uns wichtig ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Eingreifens der Westmächte in einen Konflikt ist nach Ansicht des Führers nicht groß. Sicher wäre die Durchführung seiner Pläne ein großes Wagnis. Es wäre ein absoluter Fehler zu glauben, dass der Politiker vom lieben Gott irgendwelche Anweisungen erhält. Beim Feldherrn erwartet dies niemand, dagegen beim Politiker hofft man darauf. Das wäre aber genauso wenig beim Politiker wie beim Feldherrn, beide müssen ihre Entschlüsse in der eigenen Brust finden. Für uns bestünde aber nur die Alternative zu handeln oder auf die Dauer vernichtet zu werden. Er, der Führer, dürfe sagen, dass er bisher mit der Beurteilung der Lage in Krisen recht behalten habe. Er erinnere an den Austritt aus dem Völkerbund und die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Seine Berater hätten aus Sorge vor dem Krieg gewarnt und im letzteren Falle nur eine beschränkte Zahl von Divisionen vorgeschlagen. Er selbst habe an 36 Divisionen stur festgehalten. Er erinnere an die Rheinlandbesetzung. Seine Berater hätten vorgeschlagen, Besatzungen einzelner Garnisonen als Gäste wieder zurückzuziehen. Herr Ponsitz sei 8 Tage vor der Besetzung bei ihm gewesen und habe mitgeteilt, ein Einrücken ins Rheinland bedeute für Frankreich den Kriegsfall. Er habe gegen alle stur durchgehalten und recht behalten. Auch im Falle Ostmark, Sudetenland und Tschechei sei ein großes Risiko verbunden gewesen, und er habe die Krise überwunden. Es gäbe eben Lagen 166 eines großen Wagisternistes, so für Hannibal vor der Schlacht bei Cannae, für Friedrich den Großen vor Leuden und für Hindenburg-Ludendorff vor Tannenberg. Auch jetzt bestünde ein großes Risiko, das nur durch eiserne Entschlossenheit gemeistert werden könne. Die Gründe, weswegen der Führer nicht an ein Eingreifen der Westmächte glaube, sind folgende: Die beiden Staaten England und Frankreich haben Polen zwar eine Garantie ausgesprochen, wobei aber Frankreich nur im Schlepp von England ist. Bei der Beurteilung der Lage der beiden Länder wäre festzustellen, dass England eine ausgezeichnete Propaganda hätte. Die Haltung vieler deutscher Männer auch LN-prominenten Stellungen hätten diese englische Propaganda im Herbst 1938 wesentlich unterstützt. Sie hätten vor und in der Krise gesagt, England wird für die Tschechei eintreten, auch durch Einsatz seiner Wehrmacht. Als dies nicht der Fall war, sagten sie, wir geben uns geschlagen, der Führer hat recht behalten. Er hat deswegen gewonnen, weil er die besseren Nerven hat und durchgehalten hat. Sofort wurde dies in England aufgenommen, und es wurden die heftigsten Vorwürfe GE Macht gegen die Regierung, die Nerven verloren hatte. Hätte sie dies nicht, sondern hätte sie auch die Gefahr eines Krieges auf sich genommen, so hätte der deutsche Kanzler Neckar eben diese Meinung, als wenn er, der Führer, nur bluffen, aber nichts einsetzen wolle, habe ihm die jetzige Lage sehr erschwert. Wie ist nun die militärische Lage in England? Das maritime Bauprogramm sei nur zum Teil durchgeführt, seine Auswirkung erst 1941-42 zu erwarten. Bei den Truppen an Land sei keine merkbare Steigerung eingetreten. Man schätze den möglichen Einsatz auf dem Festland auf 3 Divisionen, er gäbe aber auch 5 bis 6 zu, mehr nicht. In der Luft sei ein gewisser Erfolg zu verzeichnen, der aber noch im Anfangsstadium stünde. Das moderne Flakgeschütz sei im vorigen Jahre eingeführt, vorhanden wären 150 bis 200 Geschütze im Lande, die monatliche Lieferung betrage 15 bis 20. Eine Steigerung solcher Produktion verlange selbst bei uns und unserer besseren Industrie 9 bis 12 Monate, um zum Beispiel die Produktion von 70 auf 90 zu steigern, umso viel mehr in England. Dieses sei also luftverwundbar. Die Luftwaffe selbst habe in England etwa 130.000, bei uns 93.000 Mann. Politische und militärische Komplikationen in der Welt sind für England also unerwünscht, denn es habe viele Positionen zu verteidigen. Die Einschätzung Polens durch England geht aus den Anleiheverhandlungen hervor. England habe Polens Bitte um 8 Millionen Pfund Gold abgelehnt, trotzdem es in China in letzter Zeit eine halbe Milliarde gesteckt hätte. Als Polen dann Waffen erbat, habe man ihm lächerliche Zahlen veraltetes Material gegeben, also jede ernsthafte Hilfe abgelehnt mit der Begründung, man brauche Gold und Waffen selbstständig. Nur sonstige Warenkredite seien bewilligt, die keine ernsthafte Hilfe darstellten. Die Lage Englands sei eben prekär. Es erscheint mir daher ausgeschlossen, dass ein verantwortlicher englischer Staatsmann in dieser Lage das Risiko eines Krieges für England übernimmt. Frankreich kann sich einen blutvollen langen Krieg nicht leisten, seine Jahrgänge sind zu klein, sein Material nicht ausreichend. Frankreich ist in die ganze Lage 167 gegen seinen Wunsch hineingezwungen, für Frankreich trifft das Wort des Nervenkrieges zu. Welche Möglichkeiten liegen nun für ein Eingreifen der Westmächte vor? Erster. Die Blockade, die aber nicht mehr die Bedeutung wie früher hat. Zweiter. Der Angriff an Land. Hier möge man bedenken, was es für den französischen Soldaten, den man an die Verteidigung der Maginot-Linie gedanklich gewöhnt habe, bedeute, aus dieser Verteidigungslinie her auszusteigen und gegen den deutschen Westwall anzustürmen, vielleicht eine Viertelmillion Menschen zu verlieren, ohne einen sicher garantierten Erfolg. Denn das deutsche Volk, das früher Granattrichter, Löcher heldenhaft verteidigt habe, würde den jetzigen Westwall bestimmt halten. Nun könnten die Westmächte vielleicht versuchen, über eine neutrale Linie gegen Deutschland vorzudringen, damit käme der Führer zu einer Betrachtung der Neutralen. Alle diese hätten den ernsten Wunsch, weiter neutral zu bleiben, die nordischen Staaten bedingungslos. Die Schweiz würde auf jeden schießen, der ihre Neutralität verletzen würde. Holland wäre grundsätzlich neutral aus Furcht für seine ostasiatischen Kolonien, die sonst sofort von Japan bedroht würden. Belgien wäre aufrichtig neutral, weniger aus moralischen Gründen, als wegen der schlechten Erfahrung des Weltkrieges, wo es zum Kriegsschauplatz wurde, der Krieg ihm nichts brachte. Für England und Frankreich wäre es aber ausgeschlossen, die Neutralität dieses Landes gegen seinen Willen zu brechen. Vielleicht seien die Neutralitätserklärungen dieser Staaten auf Veranlassung Englands abgegeben, um bei Ausbruch eines Konfliktes zwischen Deutschland und Polen Argumente zum Zurückziehen für England zu geben. Dieses könnte dann sagen, durch den Westwall können wir nicht hindurch. Eine Anfrage bei Holland und Belgien, den Durchmarsch zu gestatten, ist abgelehnt worden. Mit Gewalt dürfen wir ihre Neutralität nicht verletzen, also, wir können leider nicht helfen, nun sagen manche, England macht sich auf einen langen Krieg gefasst, rechnet damit oder wünscht ihn gar, um Deutschland niederzuringen, wie nach 1914 der Führer hält diese Ansicht für falsch. 1914 hat kein Mensch mit einem langen Kriege gerechnet oder ihn gar nicht gewünscht. Erst nach den großen Schlachten von Tannenberg und an der Marne haben alle mit Schrecken gesehen, dass es nun keine schnelle Entscheidung, sondern einen langen Krieg gäbe. Auch jetzt wünsche sich England keinen langen Krieg, da es nicht einen Monat voraus wissen könne, was ihm an Unerwarteten in der Welt entgegentreten könne. Alle Welt wäre sich aber klar über unsere Kraft auf die Dauer. In den Weltkrieg sind wir materiell schlecht vorbereitet, mit Munition für nur wenige Monate, eingetreten, und doch hatten wir am Ende eine ungeheure materielle Erhöhung. Die heutige Lage wäre aber ganz anders, wir sind wirtschaftlich vorbereitet zur Mobilmachung der ganzen deutschen Nation. Nun bestand bei den Westmächten die Hoffnung auf das Mitmachen von Russland, was neben der materiellen Unterstützung auch ein wichtiges psychologisches Moment war. Der Entschluss, Blut einzusetzen, ist schwer. Man fragt dann leicht, warum gerade ich? So richtet sich die Hoffnung Englands auf Russland. Aber nur ein blinder Optimist konnte glauben, Stalin würde so wahnsinnig sein, den Gedanken Englands nicht zu durchschauen, nämlich wie im Weltkrieg im Westen eine Art Stellungskrieg zu führen und im Osten Russland die Blutlast des Krieges tragen zu 168 lassen. Daher wollten auch die Westmächte keine positiven Verpflichtungen eingehen, und jedes Mal, wenn bei den Verhandlungen die konkrete Frage danach auftauchte, kamen die Verhandlungen zum Stocken, da keine positive Antwort erfolgte. Weiterhin aber muss sich Stalin ebenso vor einer siegreichen Armee fürchten, wie er Furcht vor einer geschlagenen hat. Litwinows Entlassung als Außenminister wirkte auf den Führer wie ein Kanonenschuss als Zeichen einer Umstellung gegenüber den Westmächten. Es begann eine vorsichtige Umstellung, eingeleitet dadurch, dass der Führer den russischen Botschafter bei einem Empfang ebenso höflich behandelte wie die anderen Diplomaten. Am gleichen Abend noch bedankte sich der Botschafter dafür, und dass er bei dem Empfang nicht als zweitrangig behandelt worden sei. Es ergaben sich weitere Gespräche auf wirtschaftlichem Gebiete, die zu einem Handelsverträge führten. Schließlich kam von den Russen der Vorschlag, erster, für einen Nicht-Angriffspakt. Zweiter, für eine Intervention zwischen Japan und Russland. Dritter, für eine Regelung in der Frage der baltischen Provinzen. Der Nicht-Angriffspakt soll am 23.08. unterzeichnet werden. Ich habe den Westmächten dieses Instrument die Hilfe Russlands aus der Hand geschlagen. Es besteht jetzt die Möglichkeit, einen Stoß ins Herz von Polen zu führen. Der militärische Weg ist nach menschlichem Ermessen frei. Die Nachricht von dem Pakt habe im Auslande wie eine Granate eingeschlagen und sei das größte politische Ereignis der letzten Zeit. Die Lage würde am besten durch einen Ausspruch von Lloyd George gekennzeichnet, der im Parlament die Regierung fragte, ob sie sich vor ihrer Garantie für Polen die Hilfe Russlands gesichert hätte. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die Politik der Regierung die dümmste und verbrecherischste, die man sich denken kann. Natürlich erfordere dieser neue Kurs auch für ihn, den Führer, eine gewisse Umstellung und verlange auch Opfer. Er glaube aber, dass das deutsche Volk ihn hundertprozentig verstehen werde und dass er seine Zustimmung habe. Umgekehrt werde die Wirkung auf die Westmächte eine stark erschütternde sein. Natürlich würden die Westmächte bei einem Konflikt Deutschland-Polen versuchen, das Gesicht zu wahren. Sie werden vielleicht die Botschafter abberufen, vielleicht eine Handelssperre einrichten. Dagegen hilft nur eisernste Entschlossenheit, wir müssen zum Ausdruck bringen, dass wir stets mit England-Frankreich gerechnet haben, und dass Deutschland auch dann gewinnt, wenn es nur einig ist. Auf die Haltung jedes Vorgesetzten kommt es an, davon hängt das Verhalten der Wehrmacht ab, die Haltung der Wehrmacht überträgt sich auf das ganze Volk. Ein Volk wird aber nicht durch einen langen Frieden zu Leistungen erzogen, sondern durch Gewöhnung an Härte und Belastung. Im Übrigen muss man bedenken, auch auf der anderen Seite sind Menschen mit ihren Sorgen und Kümmernissen. Letzten Endes sind es nicht die Maschinen, die miteinander ringen, sondern die Menschen. Und wir haben die besten Menschen. Es ist nicht richtig, dass wir 1918 aus Mangel an Material zusammengebrochen sind, denn wir standen damals materiell besser da als 1915 und 1916. Aber es fehlten die seelischen Voraussetzungen zum Durchhalten, die das Wesentliche sind. Auch 169 Friedrich der Große hat jahrelang nur durch die Kraft seines Herzens durchgehalten, bis ihm das Glück wieder lächelte. Festigkeit und Haltung schließen den Erfolg in sich. Wer sich einen harten Entschluss gewählt hat, findet auch diese feste Haltung. Das Ziel ist die Beseitigung und Zerschlagung der militärischen Kraft Polens, auch wenn Kämpfe im Westen entstehen. Größte Schnelligkeit im Erfolg im Osten bietet am Westen die Aussicht auf eine Beschränkung des Konfliktes. Die Auslösung des Konfliktes wird durch eine geeignete Propaganda erfolgen. Die Glaubwürdigkeit ist dabei gleichgültig, im Sieg liegt das Recht. Wir müssen unser Herz verschließen und hart machen. Wer über diese Weltordnung nachgedacht hat, ist sich klar, dass ihr Sinn im kämpferischen Durchsetzen des Besten liegt. Das deutsche Volk aber gehört zu den besten Völkern der Erde. Uns hat die Vorsehung zu Führern dieses Volkes gemacht, wir haben damit die Aufgabe, dem deutschen Volke, das mit 140 Menschen auf den Quadratkilometer zusammengedrängt ist, den nötigen Lebensraum zu geben. Größte Härte kann bei Durchführung einer solchen Aufgabe größte Milde sein. Wir können und dürfen glauben an den Wert des deutschen Soldaten. Bei Krisen hat er meist die Nerven behalten, während die Führung sie verlor. Beispiel die Marne-Schlacht. Die Führung muss daher eisenhart sein. Nochmals, erforderlich ist Schnelligkeit der Operationen, Anpassen an jede neue Lage, Zerbrechen der gegnerischen Kraft, wo sie sich zeigt, bis zum Letzten. Das ist das militärische Ziel als Voraussetzung des engeren politischen Zieles einer späteren Grenzziehung. Goetz. Böhm 75 angebliche Rede Adolf Hitlers vom 22. August auf dem Obersalzberg in der Fassung, die dem britischen Geschäftsträger in Berlin am 24. August vom amerikanischen Journalisten Louis Lochner überbracht worden war und im Nürnberger Prozess als Dokument L003 vorgelegt wurde. Adab BD. 7 Nummer 193 Anmg. 1. Entschluss zum Angriff auf Polen im Frühling. Ursprünglich Befürchtung, durch politische Konstellation gegen England, Frankreich, Polen zugleich schlagen zu müssen. Auch dieses Risiko hätte getragen werden müssen. Göring hat ja ausgeführt, das Vierjahresplan gescheitert und wir am Ende, wenn nicht Sieg in kommendem Krieg. Seit Herbst 1938, und seitdem ich erkannt habe, dass Japan nicht bedingungslos mit uns geht und Mussolini bedroht ist durch den Schwachkopf von König und den verräterischen Schurken von Kronprinzen, Entschluss, mit Stalin zu gehen. Im Grunde nur drei große Staatsmänner auf der Welt, Stalin, ich und Mussolini. Mussolini, der Schwächste, hat weder Macht der Krone, noch der Kirche brechen können. Stalin und ich die Einzigen, die nur die Zukunft sehen. So werde ich in einigen Wochen Stalin an der gemeinsamen deutsch-russischen Grenze die Hand reichen und mit ihm eine Neuverteilung der Welt vornehmen. Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Genghis Khan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewusst und fröhlichen Herzens. 170 Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über Medi behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert, dass das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidlos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Generaloberst von Brauchitsch hat mir zugesagt, den Krieg gegen Polen in wenigen Wochen zum Abschluss zu bringen. Hätte er mir gemeldet, ich brauche 2 Jahre oder auch nur 1 Jahr dazu, so hätte ich den Marschbefehl nicht gegeben und mich vorübergehend statt mit Russland mit England verbündet. Denn wir können keinen langen Krieg führen. Allerdings ist nun eine neue Lage geschaffen. Die armseligen Würmer Daladier und Kamberlain habe ich in München erlebt. Sie werden zu feige sein, anzugreifen. Sie werden nicht über die Blockade hinausgehen. Dagegen haben wir unsere Autarkie und die russischen Rohstoffe. Polen wird entvölkert und mit Deutschen besiedelt. Mein Polenpakt war nur als Zeitgewinn gedacht. Und im Übrigen, meine Herren, ereignet sich mit Russland ja nur dasselbe, was ich mit Polen durchexerziert habe. Nach Stalins Tod, er ist ein schwerkranker Mann, zerbrechen wir die Sowjetunion. Dann dämmert die deutsche Endherrschaft herauf. Die Kleinstaaten können mich nicht schrecken. Nach Kemals Tod wird die Türkei von Kretins und Halbidioten regiert. Karol von Rumänien ist ein durch und durch korrupter Knecht seiner Sexualtriebe. Der König von Belgien und die nordischen Könige sind weiche Hampelmänner, abhängig von der guten Verdauung ihrer verfressenen und müden Völker. Den Abfall Japans müssen wir in Kauf nehmen. Ich habe Japan ein ganzes Jahr Zeit gelassen. Der Kaiser ist ein Gegenstück zum letzten Zaren. Schwach, feige, entschlusslos? Mag er der Revolution anheimfallen? Populär war mein Zusammengehen mit Japan nie. Wir werden weiterhin die Unruhe in Fernost und in Arabien schüren. denken wir als Herren und sehen wir in diesen Völkern bestenfalls lakierte Halbwaffen, die die Knute spüren wollen. Die Gelegenheit ist günstig wie nie zuvor. Ich habe nur eine Sorge, dass mir Cumberlain oder irgend so ein anderer Saukerl im letzten Augenblick mit Vorschlägen und Umfällen kommt. Er fliegt die Treppe herunter. Und wenn ich ihm persönlich vor den Augen aller Fotografen in den Bauch treten muss. Nein, dazu ist es zu spät. Der Angriff und die Vernichtung Polens beginnt am Sonnabend früh. Ich lasse ein paar Kompanien in polnischer Uniform in Oberschlesien oder im Protektorat angreifen. Ob die Welt das glaubt, ist mir scheißegal. Die Welt glaubt nur an den Erfolg. Für Sie, meine Herren, winken Ruhm und Ehre wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Seien Sie hart, seien Sie schonungslos, handeln Sie schneller und brutaler als die anderen. Die Bürger Westeuropas müssen vor Entsetzen erbeben. Das ist die humanste Kriegsführung. Denn es schreckt sie ab. 171 Die neue Kriegsführung entspricht der neuen Grenzziehung. Ein Wall von Rivol, Lublan, Kaschau nach der Donaumündung. Den Rest kriegen die Russen. Ribbentrop ist angewiesen, jedes Angebot zu machen und jede Forderung anzunehmen. Im Westen behalte ich mir vor, die strategisch beste Linie zu bestimmen. Hier wird sich, etwa mit Holland, Belgien, französisch Lothringen, mit Protektoratsgebieten arbeiten lassen. Und nun, ran an den Feind. In Warschau feiern wir wie das in. Die Rede wurde mit Begeisterung aufgenommen. Göring stieg auf den Tisch. Blutrünstiger Dank und blutrünstiges Versprechen. Er tanzte wie ein Wilder herum. Die wenigen Bedenklichen schwiegen. Beim Essen äußerte sich Hitler, er müsse in diesem Jahre handeln, da er nicht mehr lange lebe. Sein Nachfolger aber könne nicht mehr, außerdem sei die Lage in spätestens 2 Jahren trostlos. 76 Der britische Premierminister Cumberlain an den deutschen Reichskanzler, 22. August 1939 London, den 22. August 1939 Euer Exzellenz. Euer Exzellenz werden bereits von gewissen Maßnahmen Kenntnis erhalten haben, die von seiner Majestät Regierung getroffen und heute Abend in der Presse und im Rundfunk bekannt gegeben wurden. Diese Maßnahmen sind nach Ansicht seiner Majestät Regierung notwendig geworden durch Truppenbewegungen, über die aus Deutschland berichtet worden ist, und durch die Tatsache, dass anscheinend die Ankündigung eines deutsch-sowjetischen Abkommens in gewissen Kreisen in Berlin als Anzeichen dafür aufgefasst wird, dass eine Intervention seitens Großbritanniens zugunsten Polens nicht mehr eine Eventualität darstellt, mit der zu rechnen notwendig ist. Kein größerer Fehler könnte begangen werden. Welcher Art auch immer das deutsch-sowjetische Abkommen sein wird, so kann es nicht Großbritanniens Verpflichtung gegenüber Polen ändern, wie seiner Majestät Regierung wiederholt öffentlich und klar dargelegt hat, und diese entschlossen ist, zu erfüllen. Es ist behauptet worden, dass, wenn seiner Majestät Regierung ihren Standpunkt im Jahre 1914 klarer dargelegt hätte, jene große Katastrophe vermieden worden wäre. Unabhängig davon, ob dieser Behauptung Bedeutung beizulegen ist oder nicht, ist seiner Majestät Regierung entschlossen, dafür zu sorgen, dass im vorliegenden Falle kein solch tragisches Missverständnis entsteht. Nötigenfalls ist seiner Majestät Regierung entschlossen und bereit, alle ihr zur Verfügung stehenden Kräfte unverzüglich einzusetzen, und es ist unmöglich, das Ende einmal begonnener Feindseligkeiten abzusehen. Es würde eine gefährliche Täuschung sein, zu glauben, dass ein einmal begonnener Krieg frühzeitig enden würde, selbst wenn ein Erfolg auf einer der verschiedenen Fronten, an denen er geführt werden wird, erzielt worden sein sollte. 172 Nachdem unser Standpunkt auf diese Weise vollkommen klar dargelegt ist, möchte ich Euer Exzellenz wiederholt meine Überzeugung dahingehend zum Ausdruck bringen, dass Krieg zwischen unseren beiden Völkern die größte Katastrophe darstellen würde, die überhaupt eintreten könnte. Ich bin überzeugt, dass weder unser Volk noch das ihrige einen Krieg wünscht, und ich kann nicht ersehen, dass die zwischen Deutschland und Polen schwebenden Fragen irgendetwas enthalten, das nicht ohne Gewalt gelöst werden könnte und sollte, wenn nur ein Zustand des Vertrauens wiederhergestellt werden könnte, der es ermöglichen würde, Verhandlungen in einer besseren als der heute bestehenden Atmosphäre zu führen. Wir sind immer bereit gewesen und werden es auch stets sein, zu der Schaffung von Bedingungen beizutragen, in denen solche Verhandlungen stattfinden könnten und in denen es möglich sein würde, gleichzeitig jene größeren, zukünftigen internationalen Beziehungen berührenden Probleme zu erörtern, einschließlich die uns und Euer Exzellenz interessierenden Angelegenheiten. In dem heute bestehenden Spannungszustand nehmen jedoch die Schwierigkeiten zu, die friedlichen Verhandlungen im Wege stehen, und je länger diese Spannung aufrechterhalten wird, desto schwerer wird sich die Vernunft durchzusetzen vermögen. Diese Schwierigkeiten könnten jedoch gemildert, wenn nicht beseitigt werden, wenn über einen anfänglichen Zeitraum auf beiden Seiten und überhaupt auf allen Seiten eine Pause eingehalten werden könnte, in der Presse Polemik und jedwede Aufreizung einzustellen sei. Wenn eine solche Pause herbeigeführt werden könnte, dann dürfte Grund zu der Hoffnung bestehen, dass, nach Ablauf dieses Zeitraumes, in dem Schritte unternommen werden könnten, um die von beiden Seiten erhobenen Beschwerden bezüglich der Behandlung von Minderheiten zu untersuchen und in Angriff zu nehmen, geeignete Bedingungen geschaffen sein würden für die Aufnahme von direkten Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen über die zwischen ihnen bestehenden Fragen, unter Mitwirkung eines neutralen Vermittlers, sollten beide Parteien dies für zweckmäßig erachten. Ich fühle mich jedoch verpflichtet zu sagen, dass nur eine geringe Hoffnung bestehen würde, solche Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, wenn es nicht von Anfang an feststünde, dass ein zu erreichendes Abkommen bei seinem Abschluss von anderen Mächten garantiert werden würde. Seiner Majestät Regierung würde bereit sein, wenn der Wunsch dazu ausgesprochen werden sollte, zu der wirksamen Durchführung solcher Garantien nach ihrem Vermögen beizutragen. In diesem Augenblick gestehe ich, dass ich keinen anderen Weg sehe, eine Katastrophe zu vermeiden, die Europa in den Krieg führen wird. Im Hinblick auf die schweren Folgen für die Menschheit, die aus einer Handlung ihrer Herrscher entstehen können, vertraue ich darauf, dass Euer Exzellenz mit tiefster Überlegung die Ihnen von mir dargelegten Gesichtspunkte abwägen werden. Neval Camberlain 17377 Berichte des britischen Botschafters Henderson an Lord Halifax über seine Unterredung mit Adolf Hitler in Berchtesgaden am 23. August 1939 DBFP 7 Nummer 200 vom 23.08.1939 1. Zwei Schwierigkeiten erhoben sich gestern Abend, bevor der Besuch bei Hitler tatsächlich arrangiert wurde. An erster Stelle wurde ich gefragt, ob ich nicht bereit sein könne, bis zu Herrn V. Ribbentrops Rückkehr zu warten. Ich sagte, dass ich nicht warten könne, da ich nach meinen Instruktionen den Brief selber so bald wie möglich auszuhändigen habe. Etwa eine Stunde danach wurde ich abermals telefonisch angerufen von Staatssekretär Weizsäcker, der nach dem Kerngehalt des Briefes fragte und auf die Veröffentlichung irgendeines privaten Briefes im letzten Jahr Bezug nahm, der an Hitler gerichtet war. Ich sagte Baron V. Weizsäcker, dass ich mich der Veröffentlichung irgendeines privaten Briefes im letzten Jahre nicht erinnerte und dass keine Absicht bestünde, den jetzigen Brief zu veröffentlichen. Die drei Hauptpunkte des Briefes wären: Erster. Dass SMR entschlossen wäre, ihre Verpflichtungen gegenüber Polen zu erfüllen. Zweiter, dass sie bereit wäre, vorausgesetzt, dass eine Friedensatmosphäre geschaffen würde, alle Probleme, die unsere zwei Länder berühren, zu erörtern und dritter, dass sie während der Zeitspanne des Burgfriedens direkte Besprechungen zwischen Deutschland und Polen hinsichtlich der Minderheiten begrüßen würde. Zweiter. Staatssekretär schien diese Antwort als wahrscheinlich zufriedenstellend zu betrachten, aber verschob eine endgültige Antwort bis heute 8 Uhr früh. Um diese Stunde sagte er mir telefonisch, dass die getroffenen Vorkehrungen bestätigt worden wären und dass er mich nach Berchtesgaden begleiten würde, Abfahrt von Berlin um 9 Uhr 30 Minuten vormittags. Dritter. Wir kamen in Salzburg kurz nach 11 Uhr vormittags an und fuhren mit dem Auto nach Berchtesgaden, wo ich von Hitler kurz nach 1 Uhr empfangen wurde. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass die Atmosphäre wahrscheinlich äußerst unfreundlich sein würde, so dass die Unterredung überaus kurz sein würde. Vierter. In der Absicht, dem vorzubeugen, begann ich Unterhaltung durch Feststellung, dass ich angewiesen worden wäre, einen Brief des Premierministers im Namen SMR dem Kanzler persönlich zu überreichen, aber bevor IH dies täte, wünschte IH, einige einleitende Bemerkungen zu machen. IH wäre seiner Exzellenz dankbar, dass er mich so bereitwillig empfangen hätte, da es für mich unmöglich gewesen sei, auf Ribbentrops Rückkehr zu warten, da es eine Tatsache wäre, die SMR bedauere, dass die Lage keinen Aufschub duldete. IH bat seine Exzellenz, den Brief nicht aus dem Blickpunkt der Vergangenheit zu lesen, sondern aus dem der Gegenwart und der Zukunft. Was getan worden wäre, könnte jetzt nicht ungesehen gemäht werden, und es könnte keinen Frieden in Europa geben ohne englisch-deutsche Zusammenarbeit. Wir hätten Polen gegen Angriff garantiert, und wir würden unser Wort halten. Durch die Jahrhunderte der Geschichte hindurch hätten wir nie unser Wort gebrochen. Wir würden nicht Britannien bleiben, wenn wir dies jetzt täten. Fünfter. Während der ganzen Dauer des ersten Gespräches war Hitler erregbar und hagiebig. Er hielt keine langen Reden, aber sein Ton war heftig und er über UNA 174 trieb sowohl in Bezug auf England als auch auf Polen. Er begann, indem er versicherte, dass die polnische Frage unter den großzügigsten Bedingungen geschlichtet worden wäre, wenn da nicht Englands unverantwortliche Unterstützung gewesen wäre. Ich lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ungenauigkeit dieser Darstellung, da unsere Garantie am 31. März und die polnische Antwort am 26. März gegeben worden ist. Er erwiderte, dass die letzte durch eine britische Pressekampagne inszeniert worden war, die eine deutsche Bedrohung Polens in der Woche zuvor erfunden hatte. Hitler konnte damals diese Behauptung nicht besser widerlegen, da er die wahren Vorgänge in der Zeit vor 16/26 März nicht kennen konnte, dv. Deutschland hätte nicht einen Mann in Marsch gesetzt, wie es das auch nicht während der ähnlich trügerischen Pressekampagne wegen der Tschechoslowakei am 20. Mai letzten Jahres getan hätte. Sechster. Er attackierte dann heftig die Polen, sprach von 100.000 deutschen Flüchtlingen aus Polen, Exzesse gegen Deutsche, Schließung deutscher Institutionen und systematischer polnischer Verfolgung der Volksdeutschen im Allgemeinen. Er sagte, dass er täglich hunderte von Telegrammen von seinen verfolgten Landsleuten erhalte. Er würde es nicht länger zulassen und so weiter und so weiter. Ich unterbrach, indem ich bemerkte, dass während ich nicht abzustreiten versuchen wünschte, dass Verfolgungen vorkämen, auch von Polen in Deutschland die deutschen Pressemeldungen stark übertrieben wären. Er hatte die Kastrierung von Deutschen erwähnt. Mir wäre ein Fall zufällig bekannt. Der betreffende Deutsche wäre ein Sexualwahnsinniger, der so behandelt worden wäre, wie er es verdient hätte. Hitlers Entgegnung war, dass es nicht einen Fall gegeben hätte, sondern sechs. 7. Seine nächste Tirade wandte sich gegen britische Unterstützung der Tschechen und Polen. Er versicherte, dass die Ersten heute noch unabhängig sein würden, hätte England sie nicht in einer deutschfeindlichen Politik ermutigt. Er gab zu verstehen, dass die Polen es morgen noch sein würden, wenn Britannien aufhörte, sie heute zu ermutigen. Er ließ ihm eine Tirade gegen England folgen, dessen Freundschaft er seit 20 Jahren gesucht hätte, nur um jedes Angebot mit Verachtung zurückgewiesen zu sehen. Die britische Presse wurde ebenfalls heftig beschimpft. Ich bestritt jeden Punkt und nannte seine Feststellung wiederholt ungenau, aber die einzige Wirkung war die, ihn auf eine frische neue Tirade loszulassen. 8. Durch die ganze Unterredung hindurch beharrte ich fest auf Punkt 1, nämlich unsere Entschlossenheit, unsere Verpflichtung gegen Polen zu honorieren. Hitler dagegen harrte die ganze Zeit über auf Punkt 3, der polnischen Verfolgung der Volksdeutschen. Auf Punkt 2 wurde überhaupt nicht Bezug genommen und interessierte ihn anscheinend nicht. Ich war gewarnt worden, dass dies so sein würde. 9. Der größte Teil der Unterhaltung war gegen Beschuldigung, wobei die Wirklichkeitspunkte diejenigen sind, die in seiner Antwort betont sind hinsichtlich der Drohungen an Polen, wen die Verfolgungen weitergehen, und an England und Frankreich, wenn sie in einem solchen Umfange mobilisieren, dass es eine Gefahr für Deutschland darstellt. 10. Am Ende dieses ersten Gespräches bemerkte Hitler in Antwort auf meine wiederholte Warnung, dass direkte Aktion von Deutschland Krieg bedeuten würde, dass Deutschland nichts zu verlieren hätte und Großbritannien fiel, dass er den 175 Krieg nicht wünschte, aber nicht vor einem zurückschrecken würde, wenn es nötig wäre, und dass sein Volk viel mehr hinter ihm stünde als im letzten September, was, fürchte ich, zutreffend ist. 11. Ich antwortete, dass ich hoffte und überzeugt wäre, dass irgendeine Lösung noch ohne Krieg möglich wäre und fragte, warum Kontakt mit den Polen nicht erneuert werden könnte. Hitlers Erwiderung war, dass, solange England Polen einen Blankoscheck gäbe, polnische Unvernünftigkeit jede Verhandlung unmöglich machen würde. Ich stritt den Blankoscheck ab, aber dies setzte Hitler nur wieder in Gang und schließlich wurde vereinbart, dass er mir seine Antwort in 2 Stunden schicken oder aushändigen würde. DBFP 7 Nummer 248 vom 24. August 1939. Nach meiner ersten gestrigen Unterredung kehrte ich nach Salzburg zurück in dem Einverständnis, dass ich, falls Hitler mich abermals zu sehen wünschte, zu seiner Verfügung stehen würde oder, falls er nichts Neues zu sagen hätte, er seine handgeschriebene Antwort an den Premierminister zuschicken könnte. Da er schließlich darum bat, mich zu sehen, fuhr ich nach Berchtesgaden zurück. Er war beim zweiten Mal ganz ruhig und erhob nicht ein einziges Mal seine Stimme. Die Unterhaltung dauerte 20 Minuten bis war Stunde, brachte aber wenig Neues, außer dass er mündlich weit energischer war als in der geschriebenen Antwort hinsichtlich seiner Entschlossenheit, Polen anzugreifen, falls noch ein Deutscher in Polen misshandelt würde. Stern. Ich sprach von Kriegstragödie und von seiner unermesslichen Verantwortung, aber seine Antwort war, dass alles Englands Schuld sein würde. Ich widerlegte dies, nur um von ihm belehrt zu werden, dass England entschlossen wäre, Deutschland auszulöschen. Er wäre, sagte er, 50 Jahre alt, er zöge den Krieg jetzt vor, als wenn er 55 oder 60 sein würde. Ich sagte ihm, dass es absurd wäre, von Austilgung zu sprechen. Nationen könnten nicht ausgetilgt werden und ein friedliches und prosperierendes Deutschland läge im britischen Interesse. Krieg zwischen England und Deutschland würde nur den minderen Rassen der Welt nützen. Seine Antwort war, dass es England wäre, das für mindere Rassen kämpfte, wohingegen er nur für Deutschland kämpfte. Die Deutschen würden dieses Mal bis zum letzten Mann kämpfen. Es würde 1914 anders gewesen sein, wenn er damals Kanzler gewesen wäre. Er sprach mehrere Male von seinen wiederholten Freundschaftsangeboten an England und ihrer unabänderlichen und verächtlichen Zurückweisung. Ich nahm auf letztjährige Bemühungen des Premierministers Bezug und auf seinen Wunsch nach Zusammenarbeit mit Deutschland. Er sagte, er hätte seinerzeit an Herrn Chamberlains guten Willen geglaubt, aber, und besonders seit den Einkreisungsbemühungen der letzten paar Monate, jetzt täte er das nicht mehr. Ich wies auf den Trugschluss dieser Ansicht hin, aber seine Antwort war, dass er jetzt endgültig von der Richtigkeit der Ansichten überzeugt wäre, die ihm vorher von anderen entgegengehalten würden, dass England und Deutschland sich niemals einig werden könnten. Unter Bezugnahme auf russischen Nichtangriffspakt bemerkte er, dass es England wäre, der ihn zugeistert darüber, aber setzte hinzu, dass, wenn er einmal ein Übereinkommen treffe, Übereinkunft mit Russland gezwungen hätte. Er schien nicht B-176 es für eine lange Zeitspanne sein würde. Heute unterzeichnete Wortlaut des Übereinkommens bestätigt dies, und ich würde überrascht sein, wenn es nicht später durch irgendetwas über einen bloßen Nichtangriffspakt hinausgehendes ergänzt wird. Ich schlug schließlich die Richtung ein, dass mir Krieg ganz unvermeidlich schiene, falls er auf direkte Maßnahme gegen Polen bestünde und drückte Bedauern über Fehlschlag meiner Mission in Berlin im Allgemeinen und meines Besuches bei ihm aus. Hitlers Haltung war die, dass es Englands Verschulden wäre und dass nichts Geringeres als ein völliger Wechsel seiner Politik gegen Deutschland ihn nunmehr jemals vom britischen Wunsch nach guten Beziehungen überzeugen könnte. DBFP 7 Nummer 257 vom 24. August. Mit dem russischen Pakt in Händen liegt die Initiative jetzt bei Hitler. Ich sehe ein Ultimatum an Polen voraus. Ob ein 11-Stunden-Versuch der polnischen Regierung, den Kontakt wiederherzustellen, nützen wird, bezweifle ich sehr. Aber ich betrachte ihn als letzte Hoffnung, wenn überhaupt es eine letzte Hoffnung gibt. Die Demarsche ist verschoben worden, bis es zu spät war. Vor 10 Tagen hätte sie die Situation retten können. Nun, wenn die britische Öffentlichkeit es tatsächlich wünscht und Hitlers Zappeligkeit nicht länger ertragen kann, ist da nichts mehr zu sagen. Meine gestrige Unterhaltung mit diesem Mann bestärkte mich in dieser Ansicht, dass es praktisch hoffnungslos ist, mit ihm zu verhandeln die ganze Zeit ruhig und konzentriert mich darauf zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Wenn Hitler eines überzeugt werdens fähig ist, muss er überzeugt worden sein. Wenn er es nicht ist, wird ihn nur Krieg überzeugen, aber ich bilde mir ein, er war erschüttert, sonst würde er nicht gebeten haben, mich ein zweites Mal zu sehen, besonders da mich Weizsäcker warnte, dass, wenn ich nicht zuerst etwas sagte, meine Unterredung keine 5 Minuten dauern würde. Tonung auf den Wechsel in der britischen öffentlichen Meinung seit dem 15. März. Ich sagte ihm immer wieder, dass er übertreibe und irrige Ansichten aufrechterhalte, aber ich bekenne, dass jede Erwiderung von mir ihn nur wieder in Fahrt brachte. Er war in einer Stimmung, in der Vernunft ihm nichts bedeutete. Hitler tobte und lärmte. Ich legte zum Beispiel starke Bi. Unglücklicherweise hatte ich keine Gelegenheit, mit Weizsäcker zu reden nach den 2 Besprechungen. Er blieb dort, um Ribbentrops Rückkehr abzuwarten. Er war so hilfreich, wie er nur sein konnte und warnte mich, dass Hitler sich auf den Punkt Minderheitsverfolgung konzentrieren und das Übrige ignorieren würde. Es war ein zutreffender Hinweis, und ich wirkte dem entgegen, indem ich mich auf die Entschlossenheit Großbritanniens konzentrierte, seine Verpflichtungen gegen Polen zu erfüllen. Es war herzzerbrechend, da ich, wie Sie wissen, von Anfang an dafür gehalten habe, dass die Polen äußerst töricht und unklug wären. Aber so ist es nun einmal, und vielleicht erachtet die Vorsehung Krieg für nötig, um uns zu lehren, es nicht abermals zu tun. Nachdem er sich Russlands sicher ist, vermag ich nicht zu sehen, dass Hitler hier absteigt. Wenn Polen die Zerstörung dem Nachgeben vorzieht, wird es leiden, fürchte ich. Und wir ebenso. Persönlich sehe ich keinen Ausweg. Vielleicht erschütterte ich Hitler, aber ich fürchte mich vor Wunschdenken, insonderheit da ich fürchte, dass er nicht länger mehr den Willen hat, jenen zuwider 177 stehen, die den Schluss ziehen, dass England niemals mit Deutschland Freund sein kann. Deshalb lieber jetzt Krieg als später, nicht vom hohen Ross steigen, kann ich nichts anderes voraussehen als ein Ultimatum an Polen, begleitet von einer allgemeinen deutschen Mobilmachung. Und was dann? Ich wiederhole, wenn die Polen Nachschrift, Einschüchterung wird ihn nicht abhalten, und es wäre zwecklos zu denken, sie würde es. Die Tatsache unserer Entschlossenheit, unser Wort zu halten, ist die eine Sache, aber das Reden darüber, wie Deutschland leiden wird, die deutsche Niederlage und so weiter wird nur einer Wirkung dienen, die der gewünschten entgegengesetzt ist. Es macht jeden Deutschen nur entschlossener, sich um Hitler zu scharen und bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Die Kinghall-Briefe haben Hitler eine Menge genützt, er erwähnte sie gestern Abend ebenfalls als Beweis für Englands Entschlossenheit, Deutschland zu vernichten.